Heute stellen wir uns die Frage, wie es zu dem topmodischen Accessoire, die Burka, gekommen ist. Viele sagen, sie ist ein Zeichen ihres Glaubens an Allah, an den allmächtigen Gott. Ahoi liebe Kreativskeptiker, ich bin HD Somebody Else und heiße euch zu meinem Medley Challenge Prodigy Mondo Jazz herzlich willkommen. Heute Burka vs. Feminismus. Ich präsentiere euch heute zwei Gedankengänge, bei denen ihr am Ende selbst entscheiden könnt, welchen ihr davon als wahrscheinlich empfindet. Zuerst die Grundsätze. Als Frauen noch Rippen waren, beschwerte sich Adam im Paradies bei Gott, dass ihm so langweilig wäre, woraufhin Gott Adam eine Rippe klaute und daraus die Frau formte. Gott überlegte und gab der Frau zwei Waffen an die Hand. Zum einen einen Körper, den der Mann begehrte, und zum anderen ihre wunderschöne, nachhaltige Stimme. Doch hier scheiden sich die Geister der Historiker. Wir kommen zum Gedanken Nummer 1. Entweder ging Gott in sich und erkannte, dass er bei Adam schon so viel Gutes getan hatte und dass dieser Junge eine Belohnung verdienen würde, oder er sah, wie Eva mit Adam umging und wollte sein Werkzeug beschützen. Der gewaltige Plan Gottes war also, Regeln zu erfinden, die die Frau binden sollten. Er befahl ihr, immer hinter ihren Mann zu gehen, verbat ihr Berufe wie Priester und Muezzin, gebot ihr, Kinder zu gebären und den Haushalt zu hüten und ihrem Mann zu dienen. Und im Paradies dürfen sie sogar in Massen dienen. Obendrein verpasste Gott der weltlichen Frau noch die Burka, damit sie aus ihren weiblichen Reizen auch ja keine Vorzüge ziehen könnte, und nahm ihr noch die Mimik, ganz nebenbei eines der wichtigsten Kommunikationsmittel. Das Beste daran, der Mann kann überhaupt gar nichts dafür, denn es war Gott, der das gesagt hat, und wenn ein allmächtiges, allwissendes Wesen so etwas sagt, dann wird das schon seine Richtigkeit haben. Was für eine schöne Welt für die Sackträger! Und hier nun der zweite Gedanke. Der Islam macht seine ersten wackeligen Schritte in seinen Kinderschuhen und ein Mann mit besonders kleinen Klöten, aber extrem großem Ego und sogar riesengroßer Weitsicht erkennt die Waffen der Frau als Problem für die zukünftige männliche Dominanz. Er beeinflusst nach allen Künsten der Intrige, schafft es irgendwie, unterdrückende Elemente in die Religion zu implementieren, und erfindet noch ein Ganzkörperkondom, das er Burka nennt, und schwuppdiwupp ist die männliche Dominanz für die nächsten Jahrtausende gesichert. Und dafür muss der Mann eine Kopfbedeckung und einen Bart tragen. Klingt fair. Hier nun meine Frage. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein allmächtiger, allwissender, liebender Gott die Hälfte seiner Schöpfung einfach mal so in ihre Entwicklung hemmt und zu Belohnungen von, sagen wir, verwöhnten Jungs degradiert? Oder wie wahrscheinlich ist es, dass diese Idee von einem ziemlich perfiden Mann kommt? Wenn man eher zur zweiten Variante neigt, so muss sich Gott ziemlich durch den Kakao gezogen fühlen. Er muss noch immer als Grund für die Dominanz der Männer herhalten, während sich sogar Frauen durch ihren Glauben beugen. Ich meine, Gott ist doch nicht eine Allzweckausrede, die ich immer verwenden kann, wenn ich irgendwas nicht erklären kann. Oder vielleicht doch? Ich hätte lediglich gerne, dass sich die muslimischen Männer an die gleichen Regeln halten müssen, die sie ihren Frauen aufoktroyieren. Die Burka würde ihnen sicher gut stehen. Mir ist bewusst, dass der Koran unterschiedlich interpretiert werden kann, aber wie glaubt ihr, hat es die Burka in den Alltag des Islams geschafft? Über eine 5-Sternen-Bewertung würde ich mich sehr freuen. Unter HD Somebody Else findet ihr mich auf Twitter, Facebook, Instagram, meinem Blog bei WordPress und natürlich auf YouTube. So dann, Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont!